Es mögen Theoretiker sein, Nils, aber es sind auch menschliche Wesen. Und auch sie werden vielleicht eines Tages gerettet werden.